Achtung, Achtung, hier ist die Deutsche Volkspartei. Wir erbitten Ihre Aufmerksamkeit für Herrn Reichsminister und Parteiführer Dr. Stresemann. Als einst die nationalliberale Partei durch Rudolf von Bennigsen geschaffen wurde, betonte er, dass das innerste Wesen des Liberalismus darin bestehe, die Zeichen der Zeit zu beachten und ihre Ansprüche zu befriedigen. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist seit jenen Tagen vergangen. Diese Zeit sah die Gründung des Deutschen Reiches, sie sah Bismarcks Größe und Bismarcks Sturz, sie sah Tannenberg und sah den Zusammenbruch des November. Die Aufgabe unserer Gegenwart ist nicht, gegenüber dem, was geschehen ist, in träumender Resignation zu versinken und lediglich wehmütig der Zeit zu gedenken, da der Sonnenglanz der Weltgeltung das Herz jedes Deutschen erwärmte. Es ist auch nicht Ihre Aufgabe, in starre Opposition zu treten gegenüber dem, was geworden ist, sondern Hand ans Werk zu legen, um einen neuen Bau zu zimmern, der die guten Grundsteine der Vergangenheit benutzt, das Schädliche aussondert und so zunächst ein Haus zimmert, in dem wir wohnen können. 1000-fach sind die Schwierigkeiten, unter denen wir leben. Außenpolitisch, innenpolitisch und wirtschaftlich. Das ganze Zeitalter, dessen Bürger wir sind, ist im Großen gesehen nur ein Zeitalter der Revolution. Unsere Grenzen sind nicht mehr wie einst geschützt und fehlt die Wehr, um Heimat und Haus, Land und Volk zu sichern. Unsere wirtschaftliche Zukunft ist unsicher, da wir bis zur Stunde die Grenzen unserer Verpflichtungen nicht kennen, wohl aber genau wissen, wie schwer es für uns ist, unter erschwerten Bedingungen uns die Ausfuhr zu erhalten, aus der allein die Kriegsleistungen bezahlt werden können. Innenpolitisch ist das Verhältnis des Reichs zu den Ländern noch nicht endgültig geordnet. Die Länderkonferenz sucht neue Mittel und Wege, um unnötige Doppelarbeit zu sparen, lebensfähigen Ländern die Möglichkeit zu geben, ihr Eigenleben fortzuführen, nicht lebensfähig mit anderen zu verschmelzen, einen schädlichen Dualismus zwischen Reich und Preußen zu überwinden. In diesen Zeiten großer, bewegender Fragen, von denen unsere Zukunft abhängt, gibt es für uns in der Partei nur einen Leitstern. Die Ansprüche der Zeit zu befriedigen, frei von Illusionen, in sachlicher, nüchterner Arbeit und jener Realpolitik, die in Wirklichkeit das höchste an Idealismus ist, weil sie das heiße Herz da bändigt, wo nur der kühle Verstand uns vorwärts zu bringen vermag. Wir nannten uns die Partei des Wiederaufbaus und haben an diesem Wiederaufbau zäh mitgearbeitet. Wir haben es vorgezogen, lieber Popularität und Mandate zu verlieren, als die bequemen Wege der Opposition zu gehen. Wir haben dem Volke versprochen, nationale Realpolitik zu treiben, haben es getan nach außen und innen. Und nur ein Tor kann leugnen, dass das Deutschland von heute ein anderes ist, als das Deutschland, in dem vor 5 Jahren um die Beendigung der Ruhrpolitik gekämpft wurde. Wir wollen auch in Zukunft nicht beiseite stehen. Wir wissen, dass eine Partei allein uns die Zukunft nicht sichern kann. Aber wir wissen auch, dass ohne unsere Partei das Reichsschiff den größten Schwankungen ausgesetzt sein wird. Bismarck hat einmal gesagt, zu einer ruhigen, dauernden Regierung führt nur der Verzicht auf extreme Meinungen. Sorgen wir dafür, dass die sachliche Arbeit einer nationalen Partei die gleichzeitig Gewähr dafür bietet, dass die großen Grundsätze des Liberalismus an Ansehen unserem Volk nicht verlieren, gestärkt aus dem Wahlkampf hervorgehe, damit sie weiter mitwirke zum Besten unseres Vaterlandes.